Und dann, gerade ist es erwähnt worden, es gibt zu dieser Sendung ein Buch. Hier ist es. Das heißt Extreme Leben. Und ich habe in diesem Buch die interessantesten und ungewöhnlichsten Geschichten dokumentiert, die mir hier erzählt worden sind. Nun habe ich in den letzten Wochen von sehr vielen von euch dieses Buch zugeschickt bekommen. Ihr habt das gekauft, um es zu Weihnachten zu verschenken und habt es hierher geschickt mit der Bitte, dass ich eine Widmung reinschreibe. Das habe ich bisher auch sehr, sehr gerne getan. Nur, im Moment ersticke ich in Postbergen und bitte schickt mir jetzt keine Bücher mehr, weil ich es mit Sicherheit nicht schaffen werde, vor Weihnachten die noch alle zu signieren und zurückzuschicken. Also die jetzt unterwegs sind, ist okay, aber bitte keine neuen mehr schicken. Und bitte, bitte nicht traurig sein, wenn ich die Post auch sehr, sehr langsam nur beantworten kann. Ich weiß wirklich nicht mal, wohin mit den vielen Karten und Briefen. Also, das war in eigener Sache und jetzt machen wir weiter mit Wolfgang und der 46. Hallo. Ja, hallo. Wolfgang. Kannst du mich hören? Wunderbar, ich hoffe, du mich auch. Hier ist Wolfgang 46 aus München. Ich habe zur Auflockerung nach dem letzten Vorredner eine kleine Weihnachtsgeschichte mit einem Tier. Einem Tier? Ja. Ja, erzähl mal. Es wird die Tierfreunde im Allgemeinen und im Speziellen die Hunde- und Dackelfreunde vielleicht interessieren. Ja. Zwischendurch vielleicht noch ein kleines Kompliment zu der Sendung. Ich finde es hervorragend. Komm alle paar Wochen dazu, das mal zu sehen. Vielen Dank. Weil man nicht immer so spät ins Bett gehen kann. Heute habe ich es mal geschafft. Also folgendes. Ich hatte vor ungefähr 21 Jahren, damals war ich 25, einen Rauhaardackel und eine Schwester, die in Frankreich ein Haus gekauft hat. Mhm. Und ich fuhr das erste Mal hin. Die ganze Familie sollte sich dort versammeln. Ist auch so passiert. Und ich musste am Weihnachtstag 1975 noch ein paar Geschenke einkaufen, musste also weg und habe meinen Dackel also meiner Familie überlassen. Kam zurück am Nachmittag, der Hund war weg. Dann hat sich herausgestellt, mein Vater und mein Schwager sind mit dem spazieren gegangen und zwar sind sie sich, sie sind mit dem Auto. Wenn man die Alpes Maritimes, also die Côte d'Azur kennt, dann weiß man, die es ist sehr gebirgig und sie sind ungefähr 10, 12 Kilometer vielleicht gefahren. Mhm. Das ist sehr weit im bergigen Gelände. Ja. Sind mit dem Hund spazieren gegangen und der muss also irgendwie einer läufigen Hündin hinterhergelaufen sein. Also irgendwie war er weg, sie haben gesucht, eine Stunde und sind wieder nach Hause gefahren. Ich kam zurück. Der Hund war weg, ich war natürlich stocksauer, Heiligabend, habe wüste Beschimpfungen gegen meinen Vater und meinen Schwager losgelassen, habe sie als Verbrecher beschimpft, den Hund einfach das in der völlig ihm fremden Gegend zu lassen und nichts zu unternehmen. Ja, ich wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte. Ich habe dann gedacht, ans Fernsehen ranzugehen, ans Radio, Zeitungsanzeige am nächsten Tag aufgeben und so weiter und so fort. Hab am selben Tag noch Hundezüchterverband an der Côte d'Azur angerufen und Tierschutzverein. Also es war, der Hund war einfach weg. Kurz und gut, war Heiligabend, war für mich natürlich gestorben. Es war ein Riesenfest, die Leute haben sich alle amüsiert, nur ich nicht. Ich bin dann auch früh ins Bett gegangen und konnte kaum schlafen, hab dann doch irgendwann mal Ruhe gefunden. Und das Erstaunliche ist, am nächsten Tag weckt mich meine Mutter auf und sagt, was glaubst du, wer da ist? Und schon stürzte mein Dackel in das Zimmer rein, wo ich schlief. Und es kann sich, glaube ich, nur einer vorstellen, der Tiere kennt und der sich so ungefähr vorstellen kann, was das bedeutet, über einen in einem völlig unbekannten Land, Gebiet, in einem gebirgigen Gebiet, auf die Distanz einen Weg zu finden, in ein Haus, das er gar nicht kannte. Wie viele Kilometer waren das? Ja, das waren Luftlinie vielleicht 5 bis 10 und Straßenkilometer zwischen 10 und 15 Kilometer. Also eine ganze Menge. Das ist gigantisch. Und der Kleine hat wirklich den Weg dann dahin gefunden? Der hat den Weg gefunden. Ich weiß natürlich bis heute nicht, wie. Ist klar, er konnte ja nichts sagen. Ist ja wirklich irre erstaunlich, ne? Dass das, man hört ja immer wieder solche Geschichten. Aber mich hat die Geschichte deswegen fasziniert, weil ich früher schon gehört habe, dass Tiere über zig und hunderte von Kilometern Wege finden, die sie gar nicht kennen. Und da war ich habe selber erlebt, mit meinem eigenen Hund und ich konnte mir nicht erklären, wie der das gemacht hat. Und da war die Freude riesengroß. Und das Weihnachtsfest war gerettet. Es war gerettet. Für euch beide, für den Dackel und für dich. Es war erst sehr dramatisch und tragisch für mich und ist dann in einer Riesenfreude ausgegangen. Und der Dackel hat noch ein Belohnungswürstchen bekommen oder so. Ja, Mann, das war natürlich, das kann man gar nicht schildern. Ich mein, für mich war das, hat das Leben wieder begonnen. Also warst du sehr mit dem Hund schon sehr verbunden? Ja, absolut. Ich war damals Student. Das war eigentlich meine einzige, bis auf ein paar Freundinnen, die man halt in dem Alter so hat, war das die einzige, die Hauptbezugsperson damals für mich. Ne? Eine sehr schöne Weihnachtsgeschichte. Na? Ich danke, dass du angerufen hast, Wolfgang. Kein Problem, hat mir Freude gemacht. Dir schöne Weihnachten. Danke, gleichfalls. Tschüss, danke. Tschüss, servus. Jana, 21. Ja, hallo Domian. Ja, Jana. Ja, und zwar muss ich, bevor ich zu dem Thema komme, muss ich kurz erwähnen, dass ich ein sehr angespanntes Verhältnis zu meinen Eltern hatte und auch immer noch habe. Also die waren immer völlig überarbeitet und haben mich auch deshalb oft verprügelt. Und früher so als Kind. Ja, genau. Ja, und Weihnachten war auch immer, also richtig, es war richtig schrecklich. So, meine Eltern haben sich gestritten und also Erinnerungsschiene, Kindheit und Weihnachten ist nicht das Gelbe vom Ei bei dir. Genau, genau. Mhm. Und diese schrecklichen Weihnachtserfahrungen gipfelten dann in Weihnachten vor 2 Jahren. Aha. Wo ich zwar schon eine eigene Wohnung hatte, aber gerade neu in so ein kleines Dorf gezogen war, weil ich da ein Praktikum im Behindertenheim gemacht habe. Und da auch keinen kannte, bis auf ein Pärchen, das ich auf einer Party kennengelernt hatte. Und Weihnachten war ich dann ganz einsam und habe überlegt, was ich machen könnte und habe die dann angerufen. Und bin dann zu denen gefahren und da war ich dann auf einmal völlig deprimiert, so ohne Familie und das kam irgendwie alles hoch. Und dieses Pärchen, also das waren, die waren heroinabhängig, also sind es auch immer noch, und haben sich dann einen Druck nach dem anderen gemacht. Und in deiner Anwesenheit? Ja, genau, in meiner Anwesenheit. Und ich war irgendwann so deprimiert, dass ich irgendwie, dass ich das probieren wollte halt. Haben die es dir auf, also eingeredet, aufgezwungen oder? Nein, überhaupt nicht. Oh. Also ich habe dann auch gefragt, so könnt ihr mir das spritzen, weil ich das selber nicht kann. Aha. Und da meinte der Junge auch gleich so, nee, auf gar keinen Fall und du kannst das also auf Nase ziehen. Und dann habe ich das halt gemacht, aber wusste gar nicht, wie viel und hat dann die totale Überdosis erwischt. Auf Nase ziehen heißt, du hast Heroin durch die Nase eingesogen? Ja, genau. Damit das dann so in den Blutkreislauf gerät? Ja, genau, aber halt völlig überdosiert. Ne? Ja. Und bin dann umgekippt und ich kann mich auch an gar nichts mehr erinnern. Ich bin irgendwie... 2 Tage lang lag ich echt flach und mir ging's, 2 Tage lang? Ja, mir ging es richtig dreckig. Ich bin nur mal zum Klo gerannt und musste mich übergeben. Und du warst dann 2 Tage bei diesem Pärchen? Ja, genau. Ich konnte auch gar nicht aufstehen. Also ich war völlig weggetreten und dann habe ich auch noch einen ganz üblen Ausschlag gekriegt. So mein ganzes linke Gesichtshälfte war voll mit irgendwelchen Pusteln und also es war echt grauenhaft. Oh Mann. Ja, und eine nicht sehr schöne Weihnachtserinnerung. Ja, genau. Und das unvergessen. Nach 2 Tagen ging es dir dann besser? Ja, so langsam. Hast du nicht da denen ihre Vorwürfe gemacht, dass die dir das überhaupt gegeben haben? Nee, ich habe mir eher die Vorwürfe gemacht. Dass du es genommen hast? Genau. Mhm. Genau, dass ich irgendwie nicht selber so stark bin, dass ich irgendwie mit dieser Depression irgendwie selber klarkomme. Als du gemerkt hast, dass was da abgeht bei denen, du wusstest das vorher nicht, dass die heroinabhängig sind? Doch, das wusste ich. Das wusstest du? Ja. Mhm. Das waren halt die einzigen, die ich kannte da. Ne? Ja. An dem Abend, als es dann wirklich mehr oder weniger zur Sache ging, dass du, als du mitbekamst, dass die sich da einen Schuss nach dem anderen setzen, gab es da nicht den Moment, wo du dir gesagt hast, ich muss raus hier, ich muss weg? Ja, schon. Nur auf der anderen Seite war dann halt auch die Neugier. Also ich irgendwie, ja, es war gerade so eine Zeit, wo ich irgendwie frei war praktisch, irgendwie gerade 18 geworden und. Weißt du, Jana, das ist eine schlimme Geschichte, aber die hat auch was Gutes, denke ich. Nämlich, dass du, es hätte ja auch so abgehen können, dass die dir etwas angeboten hätten und dir wäre es gut bekommen, dir hätte es gefallen. Ja, warte mal ab, das kommt ja noch. Das Unvergessliche daran ist ja, dass es mich leider nicht abgeschreckt hat. Und ich also bis heute noch damit zu tun habe. Also ich versuche immer wieder davon wegzukommen. Also... Ich habe es danach nochmal genommen und da nicht überdosiert und da bekam es mir halt auch ganz gut, weil es ist irgendwie, es ist halt, man vergisst alles, so irgendwie dämpft alles ab und es erscheint halt alles nicht mehr so schlimm. Und du nimmst seit dieser Zeit regelmäßig Heroin ja. Durch die Nase oder spritzt du es auch? Nee, ich rauch Blech, ich rauch das auch. Du rauchst das, ja. Und hat dieses massive Erlebnis dich nicht davon abgehalten, es nochmal zu nehmen? Warum eigentlich nicht? Ja, das weiß ich auch nicht. Also es war jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung. Mhm. Also normalerweise, wenn man eine schlechte Erfahrung macht, so dann... Allerdings, ja. Wehrt einem das ja was, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Und Würdest du, wenn von der Selbsteinschätzung her, obwohl man das natürlich selbst unter Umständen gar nicht so richtig beurteilen kann, würdest du sagen, dass du süchtig bist, abhängig bist? Ja, in gewisser Weise schon. Mhm. Ich meine, ich mit meinem Freund, wir versuchen gerade aufzuhören. Mhm. Und ich habe jetzt seit 3 Tagen nichts genommen. Und also wir haben halt auch Entzugserscheinungen und so, aber... Warst du schon mal in der Drogenberatungsstelle? Nee, also das ist eben das Problem. Man schätzt das selber bei sich nicht so schlimm ein. Man denkt, man kann jederzeit aufhören. Und, und du kannst es wahrscheinlich nicht. Ja, ich weiß es nicht. Hast du es denn schon mal zwischendurch versucht und bist dann doch wieder rückfällig geworden? Ja, genau. Ich habe es schon öfter versucht. Du hast es öfter, also das ist jetzt nicht der erste Versuch? Nein. Auf wie viele Tage hast du es maximal gebracht? Eine Woche. Eine Woche. Da ist natürlich der allerbeste Weg, sich in professionelle Hände zu begeben, ne? Sprich, in eine Beratungsstelle zu gehen, sprich, einen Entzug zu machen unter professioneller Aufsicht. Ja, das ist halt nur, man denkt bei sich selbst immer, man schafft es auch so. Aber wenn du schon so mehrfach versucht hast, schaffst du es nicht, dann bist du heroinabhängig. Du bist heroinsüchtig. Und die Gefahr, dass du noch mehr in diesen Strudel hineingerätst, der Sucht, und dein ganzes Leben, deine Gesundheit extrem gefährdest, ist ganz groß. Ja, wahrscheinlich. Und ich finde, es ist auch kein Zeichen von Schwäche, wenn man das nicht alleine hinbekommt, sondern ich finde, es ist ein Zeichen von Mut und von Stärke, wenn man zu Leuten geht, die sich damit auskennen und mit denen gemeinsam versucht, aus der Scheiße herauszukommen. Und du steckst in der Scheiße. Ist mir völlig klar, was du jetzt erzählt hast, das lässt sich nicht schönreden. Es gibt sicher Leute, die schlimmer noch drin stecken als du, aber du steckst schon ganz schön schlimm drin. Ja, das ist ganz gut, dass du mir das mal so klar sagst, irgendwie, weil mir das gar nicht so bewusst war. Das ist eben die Gefahr in dieser Droge. Und du machst das mit deinem Freund zusammen? Ja. Der hängt also auch so drin? Ja, ich glaube eher noch ein bisschen mehr als ich. Mhm. Umso schlimmer ist es, oder umso schwieriger ist es, glaube ich auch, dass ihr beide da in eurem Sumpf zusammenklebt und euch unter Umständen sogar gemeinsam immer wieder reinzieht. Ja, ja, genau. Man zieht sich echt gegenseitig wieder rein, das stimmt. Weißt du, was ich mir für dich für Weihnachten wünschen würde, Jana? Kannst du dir wahrscheinlich denken. dass ich das schaffe, damit aufzuhören. Ja, dass du wohin gehst, geh zu einer Drogenberatung. Die wissen genau, werden dir sagen, welche Klinik oder welche Entzugsmethoden es gibt, wo du das machen kannst, dass du unter Aufsicht, unter ärztlicher, psychologischer Aufsicht das machst. Ihr das macht, nicht nur du, ihr gemeinsam. Ihr müsst euch beide dazu gemeinsam entscheiden. Für euer Leben, für eure Zukunft. Du bist doch noch so jung, Mensch. Was machst du beruflich im Moment? Ja, im Moment gar nichts. Gar nichts. Was macht dein Freund im Moment? Er studiert. Ja, wahrscheinlich auch nicht dolle, ne? Ja, stimmt. Was ist dein Lebenstraum? Was würdest du gerne mal machen? Ich möchte Visagistin werden. Ja, das wirst du aber nicht, wenn du heroinabhängig bist. Das wirst du nur, wenn du absolut sauber bist. Das ist klar. Du hast einen Traum und du hast eine Chance, in deinem Alter diesen Traum auch zu verwirklichen, indem du knallhart mit dir umgehst. Aber dieses knallhart mit dir umgehen heißt, dass du von diesem Zeug wegkommst. Und dann ist der Weg frei für deinen Traum und auch für ein gutes Leben. Liebe Jana, sind dir Adressen bekannt in deiner Umgebung, wo du, wenn du dich dafür entscheiden solltest, hingehen könntest? Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil ich habe ja auch mit diesem Milieu zu tun und jede Menge Drogenberatungsstellen. Nur ich selbst habe das, ich dachte immer, ich brauche das nicht, ich schaffe das auch alleine. Ich habe mir irgendwie das Ausmaß halt nicht so bewusst gemacht. Mhm. Aber danke, dass du mir das mal so klar gesagt hast. Ich wünsche dir verdammt viel Glück und Kraft, diese Entscheidung für dich zu treffen, zu erkennen, dass du absolut drogenabhängig bist mit deinem Freund zusammen und dass du das nur mit jemandem zusammen schaffst, da rauszukommen. Alles Gute. Ja, Danke, ich wünsche dir auch schöne Weihnachten. Danke, Jana. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich den Thomas. Hallo. Ja, hallo. 21 Jahre alt. Ja. Ja, es ging. Also ich fange mal vor 4 Jahren an. Da ist mein Vater gestorben. An Weihnachten? Nein, das war mitten im Jahr. Ja. Und ja, und seitdem war eigentlich Weihnachten nicht so wie früher, halt in Familie und sowas. Ja. Also in dem Jahr haben wir gar nicht gefeiert. Wann ist er, in welchem Monat gestorben? Im September. Ja, also schon relativ nah an Weihnachten. Ja, da haben wir halt selbstverständlich nicht gefeiert. Mhm. Und das Jahr drauf haben wir uns halt auch gesagt, wir feiern nicht mehr so groß, weil wir dann noch zu dritt sind. Thomas, du sagst, ihr habt nach dem Tod deines Vaters Weihnachten nicht gefeiert. Was habt ihr Weihnachten gemacht? Am Heiligen Abend zum Beispiel? Nix. Also wir waren zwar in der Kirche, haben Fernsehen geguckt. Mhm. Also, aber man ist ja trotzdem dann so in dieser Stimmung, ne? Man weiß, dass alle feiern rundherum und... Naja, also ich war eh noch nie so ein Weihnachtsfreund. Also Weihnachten, ich geh mal weg. Ja, und auf jeden Fall haben wir das Jahr drauf, haben wir eigentlich auch nichts gemacht. Also wir sind halt abends in die Kirche gegangen. Mhm. Ja, danach so kurz Geschenke ausgeteilt und danach war immer Party. Ich bin dann auch beim Roten Kreuz eingetreten. Mhm. Und dann haben wir uns immer getroffen jährlich an Heiligabend, so 10 Uhr rum. Ja, und dann kam halt eine liebe Freundin noch dazu. Also, so eigentlich meine beste Freundin war das. Mhm. Ja, und da haben wir halt lange gefeiert und irgendwann sind wir halt in den Krankenwagen gegangen und haben miteinander geschlafen. Ach, am Heiligen Abend im Krankenwagen? Ja, das war ein... Mann. Das ist schon was Schönes im Krankenwagen. Ja, das ist ja mal eine ganz, ganz besondere Variante, einen Krankenwagen zu nutzen. Sex im Krankenwagen am Heiligen Abend, das ist deine Weihnachtserinnerung. Ja, das fing jetzt gerade so traurig an mit deinem Vater. Ja. Ich dachte schon, dass das... Ja, das musste ich sagen, weil... Jo, weil ich sonst ja noch daheim sitzen hätte an Weihnachten, denke ich mal. Ja. Und deswegen... Nur leider ist es halt auch irgendwie auseinandergegangen mit der Freundschaft. Sehr guten Freundschaft. Wie lange habt ihr euch im Krankenwagen amüsiert? Uff, keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Aber es war richtig gut. Es war schon eine längere Zeit, ja. Ja, es war richtig gut. Und der Krankenwagen musste nicht zu einem Einsatz während dieser Zeit. Nein, da hatten wir Glück. Wäre auch ein bisschen peinlich geworden, denke ich mal. Sex im Krankenwagen am Heiligen Abend. Ja. Ja, schön, warum nicht, ne? Ja. Thomas, danke für die Geschichte. Tschüss. Und ich wollte was sagen. Ja. Weil der eine vorhin aus Frankfurt angerufen hat, weil er wusste, wo er hingeht. In the Butch Cup ist am Heiligabend immer Party. In the Butch Cup? Butch Cup in Frankfurt, ja. Ist das eine Disco? Ja. Also, in the Butch Cup. Jo. Thomas, tschüss. Klar, mach's gut, tschüss. Helga, 60 Jahre, hallo. Hallo, Tag Domian. Ja, Tag. Mir geht ein Nachkriegsweihnachten nicht aus dem Kopf. Ja. Und zwar war ich da noch relativ klein, 9 oder 10 Jahre alt. Ich komme aus Hamburg und alles ringsrum kaputt. Mhm. Draußen Trümmer, drinnen Trümmer. Mein Vater hatte, wir haben eine 4,5-Zimmer-Wohnung gehabt und hatte das einzige Wohnzimmer mit Teppichen, die Fenster vernagelt. Mhm. Wir hatten eine kleine Brennhexe da drin. Eine Brennhexe, das wirst du nicht kennen. Das ist so ein kleiner Blechofen gewesen, in dem man irgendwas, das man da so heizbar hatte, reingetat, um das Zimmer zu erwärmen. Und Spielsachen und so weiter gab es auch nicht. Wir hatten aber einen Tannenbaum, da haben meine Eltern immer drauf geachtet. Und ich bekam zu Weihnachten von meinem Vater eine selbstgebastelte kleine Holztruhe. Eine selbstgebastelte Holztruhe? Ja. Wie groß? Da hat er irgendwie, ja, soll ich sagen, 30 mal 20 mal 15 Zentimeter. Also so ein kleines Ding. Und vor allen Dingen, sie hatte ein Schloss. Mhm. Und ich konnte also dieses Schloss abschließen. Ich hatte noch 2 Geschwister. Mhm. Und ich konnte meine kleinen Habseligkeiten, die ich hatte, so da rein verschließen. Vor allen Dingen, ich bekam etwas, A1, was mein Vater selbst gemacht hat, unter den Schwierigkeiten, die damals ja waren. Und überhaupt ein Geschenk zu bekommen zu der damaligen Zeit. Welches Jahr war das? 1945 oder 46. 1945. Ja. Wir hatten also ja kaum zu essen, kannst du dir ungefähr vorstellen, klar. Wie die Schwierigkeiten damals so waren. Ich kenne die Geschichten auch von meinen Eltern, das ist jetzt sehr, sehr schlimm war in der Zeit. Aber das kommt mir manchmal jetzt so in den Sinn, weißt du, wenn ich so sehe, ich habe mittlerweile auch 2 Kinder, die jetzt auch groß sind, was uns so umgibt, so an allem Übermaß. Ja. Und wie ich mich damals echt gefreut habe. Ich habe die Truhe heute noch. Die habe ich dann vererbt an meinen Sohn. Der hat dann seine Matchbox-Autos da untergebracht. Und die ist also noch bei mir zu Hause. Aber diese Freude, dieses... kann ich überhaupt nicht beschreiben, wie sehr ich mich gefreut habe bei der Zeit. So eine kleine, einfache Holzkiste war wahrscheinlich ganz großes Gewicht, ne? Und ist etwas ganz Besonderes, ne? Es war für mich. Und das Besondere war eben noch dieses Schloss da dran. Ja. Ich kam also das erste Mal einen eigenen Schlüssel. Ja. Und ich konnte dann also meine kleinen, doch was hatte ich da? Kleine Glassteine und kleine Oblaten und Puppenzeug und alles sowas, was man halt nicht so jedermann zugänglich machen wollte. Wahrscheinlich hast du dich damals über diese kleine Holzkiste mehr gefreut, als manch einer heute über ein richtig großartiges Geschenk. Ne? Es geht mir heute manchmal noch so, dass ich mich über solche Geschenke gar nicht richtig freue. Ja, weil man schon so gesättigt ist. Ja, es wird viel gekauft und es wird auch viel... mit lieben Gedanken vielleicht so, aber diese ursprüngliche Freude so, dieses, das hat er für mich gemacht. Was meinst du, wie viele Leute aus deiner Generation, die jetzt zuhören, sich erinnern an diese Zeit und sicher nicken und dem einen oder anderen auch solche Geschichten in die Erinnerung kommen? Bin ich ganz sicher. Ja, ich weiß noch, also ein anderes Weihnachten, da hatten meine Eltern, also es war Weihnachten darauf, ich habe einen 6 Jahre jüngeren Bruder, da haben sie sich hingesetzt und haben abendelang, immer wenn wir im Bett waren, mein Vater war bei der Kripo, der hatte also ständig Bereitschaft in der damaligen Zeit, aus Holz mit Säge, Laubsägearbeit, macht heute auch kaum noch jemand, einen ganzen Zoo gefertigt. Ja, wie nett. Ne? Ja. Also auch so ganz und gar naturgetreu angemalt, dieses Farben besorgen, das war also eine Kunst damals, überhaupt kleine Farben zu kriegen. Also das ist schon ganz anders, als man heute das macht. Und das kommt mir manchmal so in den Sinn, das wollte ich mal eben erzählen. Liebe Helga, vielen Dank für die Geschichte und auch dir schöne Weihnachten. Danke dir auch, Domian. Tschüss. Tschüss. Danke, ciao. Jetzt ist noch die Natascha dran und die ist 30 Jahre. Ja, hallo Domian. Natascha, 2 Minütchen haben wir noch. Guten Morgen. Hallo. Ja, für mich ist Weihnachten Tannenbaum. Für dich ist Weihnachten Tannenbaum? Ja. Und ich wollte euch mal eine Geschichte erzählen, und zwar mein erstes Weihnachten in meiner ersten eigenen Wohnung. Ja, bitte erzähl. Also, ich war damals noch Lehrling, das war 85. Mhm. Und ich bin am 1. Dezember in meine damalige erste Wohnung eingezogen. Und ja, bin über den Dezember hinweg immer mal so ein bisschen was eingekauft für Weihnachten. Eine Kugel oder Lametta oder die Spitze. Was man halt gerade mal so gesehen hat und was einem gefallen hat, das habe ich dann gekauft. Ja. Und am Heiligen Abend selbst bin ich dann losgegangen, nachmittags, es war schon dunkel, und wollte mir noch einen Tannenbaum kaufen. Erst am Heiligen Abend? Ja, das ist, ich sag mal so, aus meiner Familie so ein bisschen Tradition, so, am Heiligen Abend losgehen und dann möglichst auch noch handeln. Ah ja. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ja, und das kann ich auch ganz gut. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Nun hatte ich ungefähr noch, ich weiß es heute nicht mehr genau, 10 oder 20 Mark in der Tasche, ich schätze mal 20 Mark. Aha. Ja, und dann habe ich mit dem Verkäufer verhandelt und habe dann gesagt, gut, okay, für 18 Mark kriege ich den Baum mit. Mit Netz dann 20 Mark. Ich musste ihn noch mit der U-Bahn transportieren. Ja. Muss ich dazu sagen, kein Auto, kein gar nichts. Ja. Also mit der U-Bahn den Baum transportieren. Ja. Nun brauchte ich aber auch noch einen Ständer für den Tannenbaum. Ja. Und ich hatte ja nun die Tage vorher immer schon gesehen, die Tannenbäume, die stehen an den Weihnachtsbaumständen auf solchen Holzkreuzen. Aha. Ja, genau. Mhm. Und so ein Holzkreuz wollte ich haben. Da sagt der Verkäufer, das Kreuz, das kostet aber auch nochmal. Nur ich hatte kein Geld mehr. Ja. Und der Mann, der ließ sich also auch nicht erweichen, auch nicht durch nette Blicke und ich habe doch kein Geld mehr und er ließ sich nicht mehr erweichen. Mhm. Ja, und dann habe ich den Tannenbaum so mitgenommen. Ja, und dann? Und ich musste den Tannenbaum an die Wand und an den Schrank in eine Ecke stellen und habe ihn schräg an die Wand gelehnt. Ich glaube, das hat auch noch keiner gebracht. Es geht aber auch, ne? Ja, natürlich geht das. Ja. Die Kugeln hängen schief. Ich habe heute noch ein Foto davon, weil das musste ich einfach fotografieren. Und das sieht echt vom Schreien aus. Man muss sich das echt mal vorstellen. Da hat man an alles gedacht, aber man hat keine vom Ständer. Das ist so schön. Also das funktioniert, aber ich gehe mal davon aus, dass du seitdem oder direkt danach dir irgendwann einen Baumständer gekauft hast. Ja, also das nächste Jahr dann sofort. Das ist die Geschichte an deinen allerersten Weihnachtsbaum? An meinen ersten Weihnachtsbaum, an meine Wohnung, die ich damals hatte und ja, mein erstes Weihnachtsfest ohne Eltern halt. Ne? Warum seid ihr so knauserig und kauft auf die letzte Sekunde und handelt dann auch noch runter? Ich war in der Lehre und ich war es halt so gewohnt. Das ist so gewohnt, die Familie ist so. Ja, ich bin früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe, mit meiner Mutter immer Heiligabend losgegangen. Ja. Um 2, 3 Uhr nachmittags. Ja. Und dann hat man gehandelt. Habt ihr auch noch gehandelt mit dem Metzger zum Thema Gänsebraten oder so? Nach 50 werden die runter, dann nehme ich die Gans. Das weiß ich nicht mehr. Liebe Natascha, dann, ich gehe davon aus, dass du deinen Weihnachtsbaum dieses Jahr auch wieder erst so spät holen wirst. Das weiß ich noch nicht so genau. Dieses Jahr Weihnachten wird für mich etwas trauriger. Depri-Ecke, weil mein Mann und ich haben uns gerade getrennt. Und ich werde Weihnachten sehr wahrscheinlich tränenüberströmt alleine verbringen. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Ich hoffe, dass es doch anders kommt. Jo. Tschüss, alles Gute. Ciao. Schönen Gruß an alle. Mach ich. Also, schönen Gruß an alle von Natascha. Gebe ich hiermit weiter. In der Technik war Markus Liebetanz. Morgen haben wir das letzte Talkradio in diesem Jahr, in dieser Saison. Und da ist das Talkradio offen für alle eure Themen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und freue mich auf morgen. 1 Uhr, WDR Fernsehen und 1 Live. Bis dahin, bye bye. Ciao.